Das Mondkrebsprinzip, die Entwicklungsstufen. Stufe 1, die Opferrolle, Schmollen, Hilflosigkeit. Stufe 2, mitmachen, sich verbiegen, Unentschlossenheit. Stufe 3, emotionale Bedürftigkeit, Sentimentalität, die Kindsrolle. Stufe 4, Einfühlungsvermögen, Intuition. Stufe 5, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft. Stufe 6, Empathie, Vergebung, die Quelle des Lebens, Gnade. Stufe 7, die große Mutter, die bedingungslose Liebe zu allem. Über die Mondqualitäten zu schreiben, war für mich nicht einfach. Denn jedes Mal, wenn ich mich für sie öffne, werde ich innerlich sehr still. Das merke ich auch jetzt. Es existiert ein unbegrenzter Raum in unserem Bewusstsein, in den unser Kopf keinen Zutritt hat. Und ich wette, du kennst ihn auch. Dieser Raum öffnet sich manchmal überraschend, wenn du auf das Meer schaust, während deiner Meditation oder in den Armen deines Partners nach einer besonders nahen sexuellen Begegnung. Wir bieten in unseren Seminaren auch Trance-Tanz an. Während des Tanzes geht es zum Teil wild her. Der Raum füllt sich mit Kraft und Ekstase. Am Ende lege ich gerne ein ganz besonderes Audiostück auf. Es ist die Aufzeichnung des Herzschlags eines Embryos im Mutterleib, unterlegt mit dem sanften Rauschen von Meereswellen. Es berührt mich immer wieder zu beobachten, wie die eben noch laut und stürmisch Tanzenden zur Ruhe kommen und sich häufig instinktiv in Embryo-Haltung auf den Boden legen. Ein zarter Frieden breitet sich im ganzen Raum aus. Manche Teilnehmer liegen stundenlang in diesem Feld. Wenn sie dann wieder auftauchen, haben sie das Gefühl für Raum und Zeit verloren. Sie wissen nicht, wie lange sie dort gewesen sind. Doch sie fühlen sich auf einer tiefen Ebene geheilt und genährt. In jedem von uns wurde auf einer zellulären Ebene die Erinnerung an jenen ozeanischen Frieden im Leib unserer Mutter und die Einheit mit ihr gespeichert. Wir haben damals ohne Worte eine Fülle jenseits aller Konzepte erfahren. Ich bin überzeugt, dass wir in unserem späteren Erwachsenenleben sehr viel auf der unbewussten Suche nach der Rückkehr in diesem paradiesischen Zustand tun. Zum Beispiel unsere Sehnsucht nach Vereinigung mit einem Seelenpartner, aber auch so manche süße Schlemmerei oder das Bedürfnis, uns tief in unser Bett zu kuscheln und einfach liegen zu bleiben. Je intensiver ich mich während dieses Buches mit dem tiefgründigen Mondprinzip beschäftigt habe, desto schmerzhafter wurde mir bewusst, wie sehr es uns heutzutage fehlt. Mehrere tausend Jahre Patriarchat haben da ganze Arbeit geleistet. Weibliche Urqualitäten wie das Wunder der Mutterschaft müssen heute immer noch um so viel Anerkennung kämpfen. Mit wie vielen Müttern habe ich gesprochen, die sich minderwertig fühlten, weil sie keiner Karriere nachgingen, sondern in Anführungsstrichen nur ihr Kind großzogen. Im Internet und in Klatschzeitungen findest du regelrechte Fotowettbewerbe von ehrgeizigen Frauen, die darin wetteifern, nach der Geburt so schnell wie möglich ihr Sixpack zurückzutrainieren und back in business zu sein. Ich sage nicht, dass alles beim Alten bleiben sollte, doch unser aller Leben beginnt mit der Schwangerschaft und der Geburt. Wie prägen wir die gesamte Reise eines Menschen durch sein Leben, wenn schon diese erste, eigentlich so magische Zeit nicht ausreichend Raum und Respekt erfährt? Ich kenne viele Männer, die dem Kontakt mit den Qualitäten dieses so urweiblichen Prinzips unter allen Umständen ausweichen. Wir werden laut, wenn es still wird. Wir meiden die Nähe wacher, starker Frauen. Wir machen Sex, anstatt uns hinzugeben. Wir erobern die äußere Welt und verlieren dabei das Wissen um das innere Reich unserer Seele. Leider betrifft dies aus meiner Perspektive heutzutage auch viele Frauen. Unter dem Schlagwort Emanzipation wird, wie mir scheint, viel zu oft versucht, sich den Weg der Männer zu erkämpfen, anstatt radikal innezuhalten und zeitgenössisch passende Zugänge zum weiblichen Mysterium zu finden. Unsere Realität wird von linearen, irrational belegbaren Konzepten dominiert. Es gibt zum Beispiel kaum runde Räume. Alles bei uns hat Ecken. Zeit wird von den meisten auf einem linearen Strahl wahrgenommen. Wir sind gewohnt, dass es vorwärts, rückwärts und aufwärts geht. Die Börse bricht in Panik aus, wenn die Wirtschaft mal ein Jahr nicht wächst. Wir denken, dieses immerwährende Wachstum wäre normal, aber es ist nicht natürlich. Leben atmet in Rhythmen. Wir atmen ein und aus. Jeder Tag hat seine Rhythmen. Wir haben emotionale Gezeiten, Biorhythmen. Der Herbst erinnert uns an die eigene Vergänglichkeit. Der Mond repräsentiert unsere Tiefe, unsere Intuition, aber auch unsere Komplexität und unsere Verletzbarkeit. Solche Themen passen nicht zu einer materiell orientierten Leistungsgesellschaft, also drücken wir sie kollektiv gern weg. Wir verdammen Stille aus unserem Leben. Wir werden immer lauter und schneller, damit wir den leisen Ruf unserer Seele nicht hören müssen. Ich habe viel mit wirklich erfolgreichen Geschäftsmännern und Frauen zu tun, die ihre Geschäftigkeit mit Wirksamkeit und Coolness verwechseln. Doch tatsächlich rennen sie die ganze Zeit vor sich selbst weg. Mit dem Mondprinzip kannst du, wenn wir über Reichtum reden, keine schnelle Kohle machen. Dieses Prinzip zieht dich nach innen. Es macht dich dünnhäutig. Es konfrontiert dich mit Fragen, die den Sinn oder die Ethik deiner Geschäftsprinzipien in Frage stellen könnten. Deshalb mag es verständlich erscheinen, dass wir es vermeiden, wenn wir mehr am Funktionieren als an der Wahrheit interessiert sind. Doch zu welchem Preis? Wenn wir nicht immer wieder freiwillig in unsere neuen, weltengebärenden Tiefen hinabtauchen, dann verwandelt sich das Meer in uns in eine Bedrohung. Zartheit, Tränen, Nichtwissen, Angst, all das wird dann so lange aufgestaut, bis es uns überrollt. Mein Personal Trainer erzählte mir einmal, dass er oft ratlos miterlebt, dass gerade seine erfolgreichsten Klienten plötzlich, mitten in einer Fitnessübung, scheinbar grundlos anfangen zu weinen. Die Seele sucht sich irgendwann ihren Weg ans Licht. Und wenn wir nicht mit ihr kooperieren, dann kreiert sie Krisen, um durchzubrechen. Burnout, Depressionen, Amokläufe, physische und psychische Krankheiten. Unsere Gesellschaft bezahlt einen unfassbar hohen Preis für die Negierung urweiblicher Qualitäten.